Die ehemalige Begleitband von Mitch Ryder, die Wheels, im Jahr 1967 mit einer Coverversion von Dancing in the Streets. Die Aufforderung zum Tanz richtete sich an alle im ganzen Land. Alle möglichen Städte und Gegenden wurden in verkaufsfordernder Tradition angesprochen. Und natürlich wurde auch Detroit in dem Song erwähnt, in der Zeile Can't Forget the Motor City. Dancing in the Streets im Original von Martha Reeves and the Vandellas. 1967 war also die Partnerschaft von Mitch Ryder und den Detroit Wheels zerbrochen. Mitte der 80er Jahre bis hinein in die 90er gab es aber wieder eine sporadische Zusammenarbeit. Genauer gesagt trommelte der Original Detroit Wheels Drummer Johnny B. Bedenjak wieder eine Zeit lang für Mitch Ryder. Mitch Ryder selber hatte sich nach wenig erfolgreichen Comeback-Versuchen Mitte der 70er Jahre völlig aus dem Musikbusiness zurückgezogen. Er hatte einen Job in einem Lagerhaus und schrieb an einem Buch. Ende der 70er Jahre tauchte er über den Rockpalast wieder auf. Sein kontroverser Auftritt beim 79er Rockpalast Festival bleibt unvergessen. Die Band, mit der er damals auftrat, war fantastisch. Joe Goods Gitarre, Richard Schein Gitarre, Marco Jean Bass, Billy Sernitz Keyboards und Wilson Owen Drums.